Der Rat für nationale Versöhnung gab am 10. September eine Warnung mit folgendem Inhalt ab. Park Geun-hye, die in Feindseligkeit gegen die Landsleute befangen ist, lehnt die einmütige Forderung der Landsleute nach Aussöhnung, Einheit und Wiedervereinigung ab und lässt täglich schlechte Äußerungen für systematische Auseinandersetzung fallen. Sie spricht von Anzeichen des ernsten Risses und der plötzlichen Veränderung im Grad der Besorgnis. Sie bekrittelte sogar die höchste Würde der TVRK als anormal und tyrann, womit sie größte Provokation beging. Sie warf der TVRK, deren Linie für parallele Entwicklung der Wirtschaft und nuklearen Streitkräfte mit den Worten Isolierung und Selbstuntergang vor und machte Auslandsreise für Druck und Zusammenarbeit gegen den Norden. Überdies bestand sie Ablenkung zur Reform und Trennung von Behörden und Bewohnern, wobei sie offen ihre Ambition auf Systemsvereinigung zeigte. Auch wenn sie laut von Anzeichen des Risses und plötzlicher Veränderung redet, sollte sie genau wissen, dass sie damit nur ihr Unwissen über das System der TVRK zeigt und mit ihrem Geschwätz aufhören. Mit dem richtigen Einsehen in den starken Geist der TVRK, die getreu der Linie der parallelen Entwicklung der Wirtschaft und der nuklearen Streitkräfte zum endgültigen Sieg stürmt, soll sie nicht mehr von Isolierung und Selbstuntergang der TVRK reden. Ihr Traum von Systemsvereinigung ist für ewig unerreichbar. Sie sollte es genau wissen und nicht mehr leichtsinnig von Lenkung zur Reform und dem Stand des Lebens der Bewohner reden. Die TVRK zeichnet alle Vorwürfe und Sünden von Park Geun-hye auf und wird sie an dem Tag des Sieges im großen Kampf um die Wiedervereinigung des Vaterlandes äußerst konsequent und unbarmherzig bestrafen. Sie wird bald erleben, wie hart sie für ihre unsinnigen Konfrontationsschimpfe büßen muss.